Das erinnert mich an einen Satz, den ich einmal gehört habe. Was der Körper erschafft, ist ebenso Ausdruck seiner DNS wie der Körper selbst. Aber dasselbe könnte auch für Biberdämme und Spinnennetze zutreffen. Dann würde ich schon lieber Korallenriffe als passende Metapher anführen. Obwohl das ja nicht mal halb so schön ist. Wenn die Essenz des Lebens Informationen in der DNS sind, dann sind Gesellschaft und Zivilisation nur riesige Speichersysteme. Und so eine Metropole ist nur verschenkter Speicherplatz. Wie schwer sind für mich deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Und wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Ja. Ich krieg meinen Geist nicht frei, zu viele Scheiße, das im Kopf. Gib mir einen Beat und eine Leine und ich beiß mich fest. Von Werwolf-Colors-Hashtags. Und die Hedgehogs und die Desktops. Ich fresse einen Boss wie Kellogg zu Black Ops. Die Problems sind verschleiert wie Moslems. Jeden Tag erkläre ich irgendeinem Snob Regeln, als wäre ich in Zombieland. Kurz, knapp am Arsch wie die Hotpants. Eine Jane Rossick dance in the Coverbands. Wie auch ein Rotzwecks Östrogenspiegel. Und ich spritze darauf ab, wie Löschventile. Toste meine Kompagnons an und streiche Konkurrenz auf Marmeladenbrotkanten. Und desintegriere Berufsschulzentren mit abgenutzten, rundgelutschten Lagerziegeln. Und verteile bei deinem Brot an die Kinder aus Indien. Oh, bin ich nicht gut. Der Schlüsseldienst will ein Passwort, weiß der Geier was noch. Refire erfordert Open Transport und das E-Bild den Live erfordert meine Zeit, Gigabyte und Records, High Five. Und die Raccoon City, doch gibt mir leider keine Antwort auf die Frage, wie es weitergeht. Auf Probleme, die erst da entstehen, wo die anderen den Geist aufgeben. Es ist Kampfsport am Mike. Dass wie ein Boxer an der Kette hängt, ist ein Hackschlag mit Beil. Wenn der Kind ins Krieg mit Wolle mit einer Bombe pennt, das ist aber kein Golfplatz hier. Stimmt, das ist Krieg! Pass mal auf, wer hier gleich an der Decke hängt, du Currywurst mit Pommes, es ist Kraftschwund, Bekeil, wenn es Holz in kleine Teile springt und der Spalt Kai singt, es ist Traktorreifen stemmen, es ist Wackersteine schleppen, rappen ist nicht schwer, nur damit zu leben, was du denkst, ich bin ein eloquenter Mann, der Telefonzellen abgehört und die Dänze, Washington, ich bringe dein Trommelfell zum Brennen, bring Trommelfell zum Brennen, so wie keltische Stämme zur Sommersonnenwende, und wenn mir auch irre oft nach jeder Einheit der Schweiß von der Stirn tropft, hab ich trotzdem mehr Eis am Treiben als der Polarkreisplatten oder Smirnoff. Du hast die Tracks im Ohr dabei, wenn die Fan versuchen weint, wenn dein Bester um ne Ex auf Antennen klippt und schreit, dass er nicht mehr weiter weiß. Du hast die Tracks im Ohr dabei, während andere mit Nadeln kämpfen. Du hast die Tracks davor auch dabei, zum Mittag oder Abendessen zu Birthday oder Jahreswechsel, Grabestätten, Wackenplätzen oder Weimar oder Dresden, Rest in Peace, Freiraum Ebtal. Hab die Tracks dabei, in verschiedenen Zeitzonen, auf dem MacBook oder iPhone. Musik ist live, wie eine Faust, große Datei direkt aus der Grauzone, direkt aus dem Haus, Homie. Es gibt Besseres da draußen, ich weiß, ja. Verschwende deine Aufmerksamkeit nicht an meine Flausen aus meinem Kopf auf den scheiß Freebeats. Ich bin so losgehend wie Beavis. Der Scheiß ist für mich meine Therapie. No Trap in Tibis. Weil ich Training brauche, der Sinn meines Lebens ist eine Trainingsaufgabe. Den Scheiß auf Job, das würde ich Apple hassen. Ich hasse Boss, der zwar haftet, aber mit einem Bein im Knast steht. Wenn die Angestellten Fehler machen, doch das System fuckt mich ab. Steuerklasse 1 Deutschland ist so geil. Euer macht einen Job halt anders. Nehmt mir Zeit, doch was anders. Setzt ihr mir lockeres anders. Jahrespläne aus. Dem ist es ein geiles Gefühl. Mal gepflegt auf alles zu scheißen. Ey, gerade vor den Leuten, die über dein Leben entscheiden können. Aber dein Leben egal ist, die dich nicht kennen, keine Richtung kennen, die dein Leben treibt. Vom Papier ablesen, was du wer bist. Ja, aber egal, wie weit ein Esel auch reisen mag, er wird nicht als Pferd zurückkommen. Okay, Mann. So, jetzt ist es kurz nach 3. Die Bude sitzt wieder voll auf dem Kaffee. Felix und Andreas und ich versuche relaxed zu bleiben, aber dass der Mod nicht abhaut, der Geist ist frei, inzwischen läuft Punkrock aus der Fallout-Lunchbox. Und es kam die Antwort aus der Sandbox gewandert, Text durchstarrt, ja. Checks 2 für 6 Level Up.